Also am Anfang habe ich vielleicht kurz etwas zum Hintergrund der Veranstaltung erzählt, beziehungsweise etwas dazu, was ich mit der Veranstaltung hier durchzuführen habe. Spätestens seit der Terrorintifada ist das Selbstmordattentat, das ist die Suicide-Bombing-Zone, das ist ein Ausdrucksform des Kampfes gegen Israel, des Kampfes gegen den Westen, beziehungsweise des Kampfes dagegen gewonnen, was immer deutlich gegen den Verfahrensverfahren des Kampfes in Israel zu spielen steht. Seit der Intifada, beziehungsweise der Intifada, eigentlich sogar schon die iranische Revolution, haben das Projekt 1917, das den Oberhaupt-Oberhaupt-Oberhaupt eben als zentrale Zugsgröße von der Admiral, von dem Franz von Hammer spricht, abgelöst. Und als wäre das alles nicht schön genug, begeistert sich die europäische Linke, begeistert sich die europäische Öffentlichkeit für Selbstmordattentate, beziehungsweise bringt diejenigen, die sich jetzt in der Luft insgesamt daraus auch noch Verständnis. Ich Beispiel hier aus Halle vor drei Wochen fand ja der Universität einen Vortrag statt mit dem Botschaft des Syriens, unter der Titel schon eines Friedens im Nahen Osten. Syrien unterstützt natürlich nicht nur die Hezbollah, sondern unterstützt gleichzeitig auch die Nachkommen von Selbstmordattentätern, die planen das Ganze. Also der gleiche Mann ist in den Wochen davor von der Stadthalle zum Botschaft des Monats ernannt worden. Und an der Universität Halle fand am Ende des letzten Semesters ein Seminar statt mit dem Titel Politik und Religion. Und in der Veranstaltung, was wir selbst mit Attentaten gehen sollte, waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung mit der Dozentin darüber, dass selbst noch Attentate eine Form politischer Partizipation seien. Vor diesem Hintergrund haben wir die Teilnehmer eingeladen, um über die Logik des Selbstmordattentats zu sprechen und uns dann möglicherweise gleich ein paar Erkenntnisse einzubringen, was sich hinter der Begeisterung und einem Verständnis für die Selbstmordattentäter verbirgt. Ich will Ihnen jetzt noch ganz kurz vorstellen, für die von euch, die ihn nicht kennen. Gerhard Schweitz kommt aus Wien und betreibt das neben den Dingen, die man so ins Führungsinstitut für seine physische Rekognition Aufklärung und Kritik. Er ist im Diskussionskreis vor allem an die Kritik assoziiert, ist Mitherausgeber der gesammelten Schriften Jan Ries, schreibt regelmäßig für konkret Bahamas und Scheinwirt. Und seine letzten Bücher sind die Asse der Krise und Zusammenhang der Vernichtung und Volksruhestand und Suicide Attempt der politischen Gewalt, auf dem auch der heute Vortrag passieren wird. Demnächst erscheint von ihm im Sonderachtung das Buch Jargon der Demokratie, wo er vorhin leben wird. Alle drei Bücher sind nachdrücklich zum Kauf empfohlen. Die Füße zum Kauf sind natürlich zu lesen. Ja, nach dieser kurzen Einführung sind auch zu werden wird, möchte ich danke. Sie sind also der Auffassung widersprochen werden, dass Selbstmordattentat handelt sich um eine Verzweiflungstat. Das heißt, es handelt sich um ein Mittel, das durchaus getrennt betrachtet werden könnte von dem Zweck, ein Mittel der Verzweiflung in einem Kampf, der durchaus legitime politische Zwecke verfolgen könne. Dagegen wird hier das Selbstmordattentat als ein Mittel angesehen, das den Zweck vollständig in sich enthält. Vernichtung unter Vernichtung willen, das Mittel ist schon der Zweck, sich selbst zu opfern, das eigene Leben hinzugeben und möglichst viele Menschen zu vernichten. Das Selbstmordattentat, Suicide Attempt, beinhaltet eine Logik des Handelns, die sich in verschiedensten Bereichen des Politischen niederschlägt. Man darf also das Selbstmordattentat in Wahrheit nicht auf das Selbstmordattentat reduzieren, deshalb spreche ich von Logik. Man muss sich nur ansehen, welche Taktik die Hezbollah oder die Hamas regulär funktionieren, weil ja auch Abschreckung darauf beruht, auf einer gewissen Rationalität, dass man die eigene Bevölkerung nicht opfert. Wenn aber jetzt die ganze Politik des Iran darauf hinausläuft, auch die eigene Bevölkerung zum Märtyrer zu machen, dann funktionieren natürlich solche Mechanismen, wie wir sie aus dem Kalten Krieg kennen, nicht mehr Mechanismen der Abschreckung, das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens. Das heißt, das ist der Grund, warum man das Selbstmordattentat in seiner Logik betrachten muss. Und dann entdeckt man darin einen neuen Begriff des Politischen, neu im Vergleich zum Phase des Kalten Kriegs, einen neuen Begriff des Politischen im alten Sinne Karl Schmitz, des Staatsrechtslehrers des Dritten Reichs, Politik definiert als Bereitschaft zum Nichts. Oder wie Karl Löwit das 1934 gegen den Nazi-Staatstheoretiker Schmitt gerichtet formuliert hat, Bereitschaft zum Tod und zum Töten als oberste Instanz, Opfer des Lebens an einem Staat, dessen eigene Voraussetzung schon das entscheidend Politische ist. Politik also nicht als Modus, das Zusammenleben der Menschen national zu organisieren, auf welcher ökonomischen Grundlage auch immer, sondern Politik als die Behauptung, dass eben gerade das nicht möglich sei oder nur so weit, dass die Menschen bereit seien, sich zu opfern. Tatsächlich soll hier der Zusammenhang zwischen der Politik im Dritten Reich und der politischen Theologie der Gottesstaaten und Gottesbanden von heute hergestellt werden zwischen dem, was man fälschlicherweise einfach Terrorismus nennt, und dem NS-Vernichtungswahn. Es geht um dieses Gemeinsame in der Logik der Vernichtung, und wenn man versuchen möchte, das in einem Satz zusammenzufassen, so würde ich sagen, aus der Bereitschaft, sich selbst zu opfern, sein Leben hinzugeben, die letzte Bestätigung gelingen, den eigenen pathischen Projektionen vollständig zu willfahren und die lange geplanten Massenmord in die Tat umzusetzen. Pathische Projektionen, das ist ein Begriff von Adorno und Horkheimer, ich komme darauf noch zurück. Einstweilen mag die Übersetzung mit Feindbild genügen. Nun hat man zwar hier ein Gemeinsames in der Logik, in dieser Logik der Vernichtung, aber ganz verschiedene ökonomische und soziale Voraussetzungen, die ja offenkundig ist. Und auch das Potenzial der Vernichtung, mit dem man es heute zu tun hat, ist in seiner Größenstruktur keineswegs vergleichbar gleichzusetzen mit der Vernichtungsmaschinerie des Nationalsozialismus. Und um die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen der politischen Gewalt des Nationalsozialismus und des Islamismus zu begreifen, muss man sich hier die Bandenherrschaft näher ansehen, die Bandenherrschaft, die sich hier jeweils etabliert hat und die das Selbstmordattentat ja hervorgebracht hat. Es handelt sich eben, deshalb ist der Begriff der Bande ja durchaus missverständlich, es handelt sich ja hier nicht um kriminelle Banden, sondern um politische Banden, Banden mit einer ganz bestimmten politischen Identität, einer Identität, die sich im Selbstmordattentat vollendet. In Anlehnung an Max Horkheimer spreche ich in diesem Zusammenhang ganz explizit von Rackets. Nicht zuletzt deshalb, weil der Begriff Racket, den Horkheimer da in den 40er Jahren aufgegriffen hat, auf die Bedeutung, die Gegenbedeutung von Wohltätigkeitsveranstaltungen und Wohltätigkeitsorganisationen hat. Ich verwende diesen Begriff des Rackets in diesem engeren politischen Sinn für nichtstaatliche Organisationsformen politischer Gewalt. Und auch da muss man natürlich sofort festhalten, dass es Rackets natürlich schon früher gab und nicht nur in islamischen Zusammenhängen. Jeder Staat ist im Grunde aus Rackets gebildet worden. Auch Max Horkheimer erlebt das ja davor in seinen verschiedenen Überlegungen zum Racket. Jeder Staat beruht, geht geht hervor aus Rackets, aus irgendwelchen adeligen oder bürgerlichen mafiotischen Banden, derer Gruppen, die sich dann zu politischen Parteien mauserten. Die Frage aber ist, erstens, ob sich ein Racket gegenüber den anderen durchsetzen kann und die anderen entwaffnet, also ein Gewaltmonopol aufrichtet, und zweitens, ob durch das Gewaltmonopol Rechtsverhältnisse geschaffen und garantiert werden. Das sind Verhältnisse, die der kapitalistischen Verwertung Rechnung tragen und darum absolute abstrakte Gleichheit der Individuen vor dem Gesetz durchsetzen. Und diese abstrakte Gleichheit garantiert dem Individuum ein Minimum an Freiheit. Es gewährt dieses Minimum an Freiheit, solange jedenfalls die Verwertung nicht in Gefahr ist. Und dieses Minimum an Freiheit wird dem Individuum gewährt, nicht als Menschen, das wäre ja die Ideologie der Menschenrechte, sondern als Besitzer von Waren, als Warenbesitzer, als wirkliche oder mögliche Besitzer von Arbeitskraft. In den palästinensischen Gebieten und im Südlibanon ist nun, wie man weiß, der erste Punkt nicht erfüllt. Es gibt hier kein Gewaltmonopol, die anderen Banden sind nicht entwaffnet worden von einer herrschenden Gruppe, die sich den Staat, die den Staat erobert hat. Im Iran wiederum ist der zweite Punkt nicht erfüllt. Es wird hier keine abstrakte Gleichheit etabliert. Keine abstrakte Gleichheit der Individuen vor dem Gesetz. Aber nun muss man feststellen, weltweit gibt es sehr viele solcher Gebiete und Staaten, in denen entweder kein Gewaltmonopol mehr existiert oder in denen die abstrakte Gleichheit nicht wirklich als Ziel ins Auge gefasst wird und durchgesetzt wird. Worauf es hier aber ankommt in unserem Zusammenhang ist, dass in den Rackets die Selbstmordattentate organisieren und die Staaten bieten, die selbst wie ein Selbstmordattentäter agieren, dass in solchen Rackets die Gewalt zum Selbstzweck wird, Vernichtung um der Vernichtung will. Es geht also nicht nur um Beute machen oder einen Staat gründen, durch den dann das Racket an das Mehrprodukt, an den Mehrwert der Gesellschaft herankommt. Das alles wird zum Nebeneffekt, zum Nebenzweck, zu dem man natürlich nicht Nein sagt. Aber hier handelt es sich darum, dass die ganze Einheit, die politische Identität aus diesem Selbstzweck der Gewalt resultiert. Deshalb wäre das Selbstmordattentat nicht in erster Linie als Waffe zu begreifen, als Taktik oder als Mittel, sondern als Identitätsstiftung. Und wenn dann, wie bei den Attentaten in Spanien oder in diesem Jahr in Bombay, einfach nur Bomben auf auf herkömmliche Weise gezündet werden, also keine Selbstmordattentate stattfinden, dann ist das bereits sekundär, weil diese Gruppen, die auch diese Attentate machen, diese Gruppen, deren politische Identität hat sich ja bereits durch das Selbstmordattentat, durch die Logik des Selbstmordattentats gebildet. Und da ist es dann von geringer Bedeutung, ob das im einzelnen Fall dann tatsächlich realisiert wird, ob die Bombe am Leib getragen wird. Denn die Menschen werden ja im Rahmen dieser Ideologie solcher Rackets ohnehin nur als Bombenopfer betrachtet. Dass sich das Selbstmordattentat aber im Kampf gegen Israel, als bevorzugtes Mittel und Anführungszeichen entwickelt hat, ich lasse jetzt einmal die tamilischen Selbstmordattentäter beiseite. Vielleicht können wir das dann in der Diskussion zum Thema machen, diesen Unterschied, der hier von Bedeutung wäre, dass sich das Selbstmordattentat aber im Kampf gegen Israel als bevorzugtes Mittel, als bevorzugte Waffe entwickelt hat, auch wenn es heute vor allem im Irak am häufigsten angewandt wird. die sie sich im Kampf gegen Israel entwickelt hat, ist eben keineswegs als Zufall zu betrachten. Damit komme ich zu dem Begriff der politischen Projektion zurück. Auch wenn der Selbstmordattentat nämlich nicht Juden oder Israelis vernichtet, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Bereitschaft zum Opfer, dieser Bereitschaft zum Nichts, die den Selbstmordattentäter antreibt, und dem Hass auf die Juden. Es gibt ja auch so viele Äußerungen aus den Reihen der Hamas und von den Geistlichen des Iran und auch aus den Reihen der Hezbollah und anderer solcher Banden, dass man sie gar nicht mehr alle zitieren kann. Sinngemäß heißt es immer, weil die Juden das Leben zu zerleben, weil sie zum Opfer nicht bereit seien, werden sie unterliegen, werden wir, die Märtyrerbrigaden, sie besiegen, die wir den Tod lieben und zum Opfer bereit sind. Und das ist alte antisemitische Tradition, das ist die Tradition dieser parthischen Projektionen, die man bis in frühe Phasen des Abendlandes zurückverfolgen kann. Man darf ja nicht vergessen, im Christentum wurden die Juden immer als diejenigen identifiziert, die das Selbstopfer von Jesus nicht anerkennen. Und das setzte sich ja dann fort in der Phase des Nationalstaats und in säkularisierter Weise. Da wurden die Juden als diejenigen identifiziert unter den Staatsbürgern, die keine echten Staatsbürger sind, die keine echten Angehörigen der Nation sind, weil sie zum Opfer für den Staat, für die Gemeinschaft, für die Nation nicht bereit seien. Zugleich, und das hängt damit zusammen, werden die Juden als Verkörperung des Geldes, des Kapitals, der abstrakten Seite der Warenproduktion imaginiert. Um Projektionen handelt es sich insofern, weil es ganz egal war, was die Juden tatsächlich taten, weil es egal war, ob sie sich nur darauf ließen und wirklich an Jesus glaubten, oder es war gleichgültig, ob sie für Deutschland fielen in den Kriegen seit dem Befreiungskrieg gegen Napoleon. Das spielt alles keine Rolle. Die Projektionen entwickeln sich unabhängig von diesem wirklichen Verhalten derjenigen, die von diesen Projektionen betroffen sind. Projektionen sind eben Verweisen auf die Wünsche und die Ängste der Antisemiten, auf das, was im Inneren der Antisemiten verdrängt, verschoben, abgespaltet, eben projiziert werden muss, auf andere, um es loszuwerden. Und man braucht offenkundig eine solche Projektion, ein solches Feindbild, um sich selbst von seiner eigenen Opferbereitschaft zu überzeugen, um die letzten Zweifel zu überwinden. Zunächst also noch ein paar Bemerkungen zu diesen Rackets, vor allem was das Verhältnis zum Tod betrifft, denn das scheint mir überhaupt ausschlaggebend zu sein, um im Politischen überhaupt etwas Sinnvolles sagen zu können. Verhältnis zum Tod, und damit meine ich das politische Verhältnis zum Tod natürlich, das heißt, es stellt sich die Frage, ob dieses Verhältnis zum Tod als ein radikal individuelles Verhältnis begriffen und verstanden wird, oder ob dieses Verhältnis zum Tod gewissermaßen eine Gemeinschaft stiftet, gemeinschaftsbildend ist. Deshalb scheint mir gerade diese Frage entscheidend zu sein, um im politischen Meer zu den wichtigen Bestimmungen zu kommen. Also zunächst ein paar Bemerkungen zu diesen Rackets, was das Verhältnis zum Tod betrifft, das politische Verhältnis zum Tod, und dann einige Überlegungen zum Wandel des Antisemitismus im Zusammenhang mit der Durchsetzung dieser Selbstmord-Rackets. Die Selbstmordattentate, wie gesagt, folgen einer Logik, der man überhaupt nicht gerecht wird, wenn man bloß von Attentaten oder von Terrorismus spricht. Die verschiedenen Gruppen, die sich dieser neuen Form der Gewalt bedienen, mögen im Einzelnen durchaus unterschiedliche Ziele haben. Das Ziel, das sich aus dem Mittel ergibt, aus diesem Mittel, ist aber immer dasselbe, nämlich mit dem eigenen Tod möglichst viele Menschen zu vernichten und eben nicht irgendwelche, wo es auf den Einzelnen gar nicht ankommt, sondern Menschen, die im Kopf der Attentäter und ihrer Sympathisanten auf einen bestimmten Punkt bezogen werden. Dieser Bezug kann direkt oder indirekt sein. Das tschetschenische Selbstmordkommando ist diesem Punkt nicht so nah wie der Suicide-Bomber in Tel Aviv. Aber der Zusammenhang bleibt bestehen, auch beim tschetschenischen Befreiungskommando. Die Russen, nämlich seien die Brüder der Juden, lassen diese Freiheitskämpfe sich vernehmen. Und die Befreiung Tschetscheniens hat wie die von Afghanistan den Fluchtpunkt in der Vertreibung der Juden aus Palästina. Auch die Selbstmordattentate, die Sunniten gegen Schiiten organisieren, verweisen in letzter Instanz auf die Zerstörung Israels, das sollte man nicht übersehen. Der Feind muss als Kollaborateur der Juden und ihrer unmittelbaren Verbündeten, natürlich vor allem der Vereinigten Staaten von Amerika, assoziiert werden. Und ganz zuletzt erscheint wohl jedem einzelnen Selbstmordattentäter der eigene Körper als der Verräter, der mit den Juden kollaboriert. Die Logik kann im Einzelnen als Fortsetzung des Pogroms mit anderen Mitteln, im Ganzen als Privatisierung staatlicher Vernichtungsaktionen betrachtet werden. Die Intention wird ja ohne direkte Verfügung über das Gewaltmonopol des Staats verfolgt. So hat die Aktion selbst den Anschein von Ohnmacht und bietet sich quasi der Deutung als Verzweiflungstat an. Auch die klassischen Pogrome übrigens wurden stets als Handlungen von desperaten, verschuldeten und hungernden Handwerker und Bauern gedeutet, wobei die Betonung des verzweifelten Charakters dieser Taten ein tiefes Einverständnis mit den repressivsten Interessen des Staates verdecken sollte. Ideologisches Kapital schlägt daraus die beliebte Gleichsetzung der neueren Selbstmordattentate in Israel mit Widerstandsaktionen der Jüdinnen und Juden und der nationalsozialistischen Herrschaft. Auch Moshe Zuckermann hat das auf eine Ebene gestellt. Nicht nur werden auf diese Weise israelische oder US-amerikanische Politik mit Hitlers Vernichtungskrieg identifiziert, in der Logik des Attentats selber wird das Entscheidende ausgeblendet, nämlich das Verhältnis zum Tod. Wenn ein Jude im Warschauer Ghetto möglichst viele Deutsche mit in den Tod reißt, dann ist er bereits eher den Entschluss zur Tat fasst, im wortwörtlichen Sinn des Todes. Sein Interesse richtet sich immer nur darauf, den Mörder noch selbst zu treffen. Von einer Freiheit des Opfers, einer Bereitschaft zum Nichts, wie sie Karl Schmitt oder Martin Heidegger, wie sie die nationalsozialistische Ideologie fordert, kann hier keine Rede sein. Diese Freiheit des Opfers kommt im Gegenteil der mörderischen Volksgemeinschaft zu, die es auf den einzelnen Juden abgesehen hat. Sie liegt auf der ganzen Strategie und dem systematischen Kult der Selbstmordattentäter von heute zugrunde. Darauf komme ich noch zu sprechen. Ich verwende hier, wie gesagt, den Begriff des Rackets in Anlehnung an Max Horkheimers Überlegungen aus den frühen 40er Jahren. Diese Überlegungen standen damals in einem ganz bestimmten Kontext. Es ging darum, eine Seite des Nationalsozialismus aufzuschlüsseln, die eigentlich immer verdeckt blieb. Insofern hat der Nationalsozialismus als ein monolithisch strukturiertes Gebilde betrachtet wurde, als ein integriertes und alles integrierendes Gebilde totaler Durchstaatlichung, so präsentiert es ja auch die Totalitarismus-Theorie meistens. Und der Begriff des Rackets, also dieser Begriff der politischen Bande, der ermöglicht eine andere Sichtweise auf den Nationalsozialismus, eine andere Sichtweise auf die Dynamik des Nationalsozialismus. Denn hier entpuppt sich mit Hilfe dieses Begriffs, entpuppt sich der Nationalsozialismus ganz im Gegenteil als ein in sich zerfallendes, als ein Unstaat und ein Chaos, wie das Franz Neumann in seiner großen Studie über den Ehegott geschrieben hat, also ein Unstaat und ein Chaos, worin die Rackets im unablässigen Konkurrenzkampf die Vernichtung vorantreiben. hinweg jetzt die verschiedenen Parteiorganisationen, die Jugendorganisationen, die verschiedenen Ämter, die verschiedenen Institutionen dieses Staats kämpfen gegeneinander wie Banden und treiben in diesen unablässigen Konkurrenzkampf, der eben nicht über den Markt erfolgt, sondern mit Hilfe von direkter Gewalt, mit Erpressung, mit erpresserischen Methoden, mit Zwang und Personalabhängigkeitsstrukturen verfolgen und betreiben auf diese Weise die Vernichtung. Im Suicide-Bombing, wenn man nun daran anschließt, an diese Analyse des Nationalsozialismus aus den Kreisen der kritischen Theorie, im Suicide-Bombing kulminiert nun offenbar eine politische Gewalt, die jenes integrierte und integrierende Gebilde totaler Durchstaatlichung, das ja beim Nationalsozialismus auch vorhanden war, das man ja nicht übersehen kann, von der Anfangsphase dieses Systems. Im Suicide-Bombing kulminiert eine politische Gewalt, die dieses Gebilde totaler Durchstaatlichung völlig entbehrt. Offenkundig. Zerfall, Unstaat und Chaos treten offen hervor, sofort hervor, aber es erhält sich dennoch politische Identität, die eben, also es handelt sich ja nicht um irgendwelche Banden, die hier miteinander konkurrieren, sondern es erhält sich darin, in diesem Konkurrenzkampf der Banden, politische Identität, die eben nirgends so deutlich wird wie am Selbstmordattentat, auf das keine bloß kriminelle Bande fallen könnte. Diese politische Identität wird allerdings in privatisierter Form zur Geltung gebracht. Und hier liegt natürlich auch die immense Bedeutung der Religion des Islam, dass das möglich ist. Totalitäre Einheit, die in einem einzigen Führer verkörpert wäre, entsteht nur im imaginierten Geheimen, im fantasierten Reich von Al-Qaida, wie es die Medien verbreiten, und Bin Laden reicht gerade darum, die Aura des großen Führers, weil er dem Zusammenhang wirklicher Staaten so sehr entrückt ist. In Wirklichkeit betreibt diese Organisation ihre Politik zu einem geheimen und sehr erfolgreichen, aber durchaus neben- und weitgehend unabhängig von zahlreichen anderen solcher Gruppen. Es handelt sich hier um NGOs der Vernichtung, um Führerstaaten ohne Staatsapparat. Soweit sich diese Rackets überhaupt zum Gewaltmonopol zusammenschließen und in der Anerkennung des Gewaltmonopols verallgemeinern können, fehlt ihnen das ökonomische Potenzial, die meist in Stämmen zerfallene Bevölkerung zu einer homogenen Masse zu verschmelzen und durch diese Homogenisierung hindurch die Vernichtungsanstrengung als Staat nach außen hin fortzusetzen. So sieht sich ein derartiger Staat, solange er jedenfalls keine Atomwaffen besitzt, längerfristig darauf reduziert, wieder nur einzelne Rackets mit Geld und Waffen zu unterstützen, die außerhalb des eigentlichen Gewaltmonopols, aber in seiner Verbindung mit Teilen der Bevölkerung operieren. Nicht nur sich nur die Verhältnisse ansehen zwischen dem Iran auf der einen Seite als ein solcher Staat und der Hisbollah auf der anderen Seite als eine solche Gottesbande oder das Verhältnis zwischen Syrien und Hamas. Racket heißt, wie gesagt, auch Wohltätigkeitsverein und nur den Islamexperten und ihren journalistischen Nachbetern erscheint es paradox, dass ausgerechnet jene Gruppen, die das umfassendste Sozialprogramm bieten, auch jene sind, die Selbstmordattentate forcieren, wie etwa Hamas und Hisbollah. Man will eben offenkundig nicht mehr wissen, was Kraft durch Freude bedeutet. Jede Bande organisiert ein kleineres oder größeres Netzwerk der Wohlfahrt, das sich ökonomisch aus verschiedenen Quellen speist, von den Einnahmen aus dem Ölgeschäft der reichen arabischen Staaten, von Spendengeldern der NGOs und GOs aus aller Welt und Beiträgen aus dem Kopf der UNO- und EU-Organisationen. Auf dieser Basis verwirklichen die Rackets von staatlichen Institutionen nicht gebunden die Anforderungen, die heute aus der Sicht der Finanzmärkte und der Weltbank in eine Armutsregion gestellt werden. Sie verwalten die Armut und bleiben privat. Diese NGOs der Vernichtung, die im arabischen und islamischen Raum in Aktion getreten sind, verbinden die Organisation der Wohlfahrt, die sie im Kleinen gewähren können, mit dem Selbstopfer im Großen. Während eine kriminelle Organisation wie die Mafia von den Leuten Schutzgeld verlangt, verbunden mit Morddrohungen, die auch angemacht werden, können die Selbstmordrackets umgekehrt in den Familien das Anrecht aufs Leben der Söhne und Töchter rein und zahlen hinterher dafür ganz beträchtliche Summen, organisieren aber auch einen regelrechten, massenmedial wie traditionell vermittelten Kult, um den Verlust des Familienmitglieds wie einen Kredit zurückzuzahlen. Propaganda ist hier immer nur Apologie des Todes. In Zeitung, Rundfunk, Fernsehen werden die Märtyrer gepriesen, von ihren Taten wird ausführlich berichtet. Und eindringlich gesinnten Kinder werden dazu angehalten, ihr baldiges Selbstopfer pathetisch anzukündigen, alte gezeigt, die sich für die Massaker wortrecht bedanken. Die Prediger in den Moscheen halten die Selbstmordattentäter den Lebenden als Beispiel vor. Welche Formen der Feier werden institutionalisiert und so weiter und so fort. Die Aufklärungsarbeit verschiedener Medienberichterstatter hat hier ja bereits bei vielen Leuten oder bei einigen Leuten doch ein kritisches Bewusstsein entstehen lassen. Inwieweit die Islam als Religion dafür die Voraussetzungen bietet, das wäre eine Frage, die man auch nachdenken muss. Ich versuche das auch in meinem Buch, möchte also hier das ausklammern. Bei einem technischen Standard, der die Herstellung kleiner und individuell handhabbarer Massenvernichtungswaffen in Aussicht stellt, ist jedoch diese Verschlankung des Vernichtungsstaats, wie ich sie hier angedeutet habe, wenig beruhigend. Wie die Shoah nicht auf die industrielle Menschenvernichtung reduziert werden darf, Goldhagens Studie hat ja darauf nachdrücklich aufmerksam gemacht, dass das nicht geschehen darf, dass man die Shoah nicht auf die industrielle Menschenvernichtung reduzieren kann. So falsch wäre es, prinzipiell davon auszugehen, dass eine mögliche Wiederholung von Auschwitz in denselben Formen stattfinde. Es geht eben um die Logik des Massenmords als Vernichtung um der Vernichtung willen. Diese veränderte Konstellation führt aber jetzt dazu, dass jenes absolute Feindbild, die pathischen Projektionen, von denen ich gesprochen habe, dieses absolute Feindbild, das allein Einheit stiften kann, dass dieses Feindbild selbst nicht mehr so homogen erscheint und genau definiert wird, wie es den modernen europäischen Antisemitismus kennzeichnet. Es gibt keinen Arian-Paragraphen und keine Nürnberger Gesetze, denn auf dieser kodifizierten staatlichen rechtlichen Ebene operieren die antizionistischen Rackets gar nicht. Der Feind ist zwar derselbe, die Bedrohung aber wird anders halluziniert. Die Not führt man nun nicht auf die Assimilation der Juden zurück, wie im europäischen Antisemitismus, denn die Juden haben inzwischen einen eigenen Staat. Was immer dieser Staat aber unternimmt, hier ist es, der die Not in der Region und in der ganzen Welt herbeiführt. Er ist eben der Jude unter den Staaten, wie das Hans Meyer einmal ausgedrückt hat. Israel ist der Jude unter den Staaten. Und als solcher wieder wird dieser Staat in jedem einzelnen Juden verfolgt und bekämpft. So sieht die neue Toleranz aus, die hier droht. Ein Recht zu leben haben Juden nur, wenn sie sich von diesem Staat distanzieren. Darum auch diese unglaubliche Isolation der jüdischen Gemeinden in diesen Staaten. Wenn man denkt, die große jüdische Gemeinde im Iran war nie so isoliert wie heute. Und das ist natürlich eine ganz gespenstische Situation. Auf der anderen Seite diese große jüdische Gemeinde, die völlig isoliert wird, die immer stärker isoliert wird, aber sogar einen eigenen Vertreter in dem sogenannten Parlament hat. Und auf auf der anderen Seite eine ständig wachsende antisemitische Propaganda und antisemitische buchstäblichen Sinn, man muss sich nur die Karikaturen ansehen, die in iranischen Zeitungen erscheinen. Durch die Zuordnung zu diesem künstlichen Gebilde, wie der Staat Israel in antiimperialistischer Diktion bezeichnet wird, durch die Zuordnung zu diesem künstlichen Gebilde, erübrigt sich jede weitere Definition des Judentums. Rassenkunde kann eingespart werden. Eine ausgefeilte Rassentheorie ist für den Antisemiten offenkundig in einer bestimmten Konstellation vonnöten, nämlich dann, wenn er sich eine zur Assimilierung bereiten größere Masse von Jüdinnen und Juden unmittelbar gegenüberfindet, wie in Deutschland und in der Habsburger Monarchie im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie ist aber nicht nötig angesichts eines jüdischen Staats, denn hier kann der Antisemit an diesem Staat selbst bereits die Kriterien und Anhaltspunkte gewinnen, um die Juden zu identifizieren. Und zugleich zeigen die Anschläge auf Einrichtungen jüdischer Gemeinschaften weltweit, dass diese Identifizierung ebenso jene betrifft, die gar keine Israelis sind, auch ohne Rassentheorie und unmittelbar rassistisches Vokabular. Handelt es sich eben durchaus um einen rassistischen Begriff von Judentum, jüdische Religion und jüdischer Staat, dienen stets nur als Hinweis auf Name und Adresse in der einzelnen Jüdin, in des einzelnen Juden, auf deren physische Existenz er zu Gott gesehen hat. Wie heißt es bei Edward Said, so vielsagend und doch so eindeutig, ich zitiere, während der letzten 100 Jahre blieb kein Jude vom Zionismus unberührt. In welcher Weise er davon berührt worden ist, das lässt Said im Dunkeln. Von einem rein religiösen Judenhass also zu sprechen, worin sich die Islamisten von den Nationalsozialisten sozusagen positiv unterscheiden würden, wodurch sie harmloser wären, verkennt damit das Wesentliche, nämlich die Ausrichtung auf die physische Vernichtung, die im Selbstmordattentat kulminiert. Die Mörder der Suicide Rackets und auf der einen Seite und die Soldaten der Israel Defense Forces auf der anderen Seite, islamistische Selbstmordattentate und israelische Verteidigungspolitik markieren demnach den äußersten Gegensatz und damit spitzt sich heute die Geschichte der politischen Gewalt zu. Während die einen die Erlösung aus der irdischen Not für sich selbst wie für ihr Volk in der Vernichtung suchen, suchen die anderen nichts als das Schlimmste zu verhindern und das Schlimmste zu verhindern ist die unbedingte Voraussetzung dafür, dass einmal wirkliche Versöhnung möglich wäre. Das wäre jetzt natürlich ein wunderbarer Schluss für diesen Vortrag, aber so kann man nicht schließen. Mit der Möglichkeit wirklicher Versöhnung, so kann man nicht schließen, hier in Deutschland. Und darum noch einige Überlegungen zu dem, was hier in diesem Buch als die neue deutsche Ideologie präsentiert wird. Noch ein paar Gedanken zur Position Deutschlands, zur Rolle Kerneuropas, um mit Jürgen Habermas zu sprechen. Es lässt sich hier nämlich die Entwicklung einer Ideologie verfolgen, die der Racketbildung im internationalen Raum Vorschub leistet, die das Appeasement gegenüber den Vernichtungswaren fördert, und das paradoxerweise durch eine bestimmte Auffassung vom internationalen Recht. Eine Auffassung, wonach es möglich sei, die internationalen Beziehungen zu verrechtlichen, sodass man die Gewalt des staatlichen Souveräns gar nicht mehr brauche. Das richtet sich natürlich gegen die mit Bewusstheit noch souverän handelnden Staaten, USA und Israel, denen man ständig vorwirft, das Völkerrecht zu brechen, ohne sich zu erinnern, dass man das Völkerrecht selbst immer wieder gebrochen hat, ohne sich zu fragen, was dieses Völkerrecht überhaupt ist, sein kann, ein Recht, das doch im Unterschied Diskussion. Es gibt also hier eine ganz falsche, zutiefst ideologische Analogisierung zwischen dem Bürgerrecht, zwischen dem Recht innerhalb des Staats und dem sogenannten Völkerrecht, dem internationalen Recht, dem Recht zwischen den Staaten. Ideologisch ist sie verlogen, würde ich sagen. Man tut so, als könnten sich die Staaten, immer noch in der Begrifflichkeit der deutschen Ideologie, die Völker zueinander verhalten, wie die Bürger sich zueinander innerhalb eines Staats verhalten. Die Staaten müssen sich aber nicht wie die Bürger innerhalb eines Staats auf ein drittes beziehen. Sie sind darum eigentlich immer im Kriegszustand zueinander, gegeneinander. Also, so hat das ja auch Hobbes beschrieben, so hat das Hegel festgehalten in der Rechtsphilosophie. Internationales Recht ist überhaupt kein wirkliches Recht, sagt auch Hegel. Es besteht im Grunde nur aus Konventionen und Abkommen zwischen Staaten. Es wird im Unterschied zum Recht innerhalb eines Staats durch keinen Souverän garantiert, als keinen Weltsouverän, der das Gewaltmonopol über die Staatenwelt besäße, geben kann. Stattdessen herrscht zwischen den Staaten der Zustand wechselseitiger Bedrohung und Abschreckung, der unter Umständen Verträge und Einhaltung von Konventionen garantieren kann, aber nur wenn die Konstellation zwischen den Staaten gerade günstig ausbalanciert ist. Das war zum Beispiel im Kalten Krieg der Fall. Dann hat auch dieses Gleichgewicht des Schreckens funktioniert. Und da hatten viele, nicht zuletzt auch viele amerikanische Präsidenten, die Illusion eines Weltsouveräns. Das war aber einfach nur die Siegermacht des letzten Kriegs. Oder besser gesagt, das war die Rolle des Weltsouveräns. Die Rolle des Weltsouveräns teilten sich die beiden Siegermächte USA und Sowjetunion. Und die UNO, die United Nations, ist natürlich nichts anderes als die große Resultante dieser wechselseitigen Bedrohung, hervorgegangen einstmals aus dem Kriegsbündnis gegen Deutschland. Solche Basics der Staatstheorie, wie man sie am besten bei Hobbes und Hegel nachlesen kann, solche Basics der Staatstheorie möchte ich in Erinnerung rufen, angesichts dieser neueren deutschen Ideologie, deren vorpreschender Vertreter Jürgen Habermas war. Man könnte sagen, hier tritt dann der internationale Staatsrechtslehrer Habermas an die Stelle des Staatsrechtslehrers des Griechenreichs Carl Schmitt. Ich bedachte es aber auch nicht als Zufall, dass es dieser Jürgen Habermas war, der dem Surkamp Verlag seinerzeit das Buch von Ted Hondridge empfohlen hat, dieses Buch, in dem die Selbstmordattentate moralisch gerechtfertigt werden, eine regelrechte Apologie von Suicide Attack. Spitalzimmerleit hat damals das Protest und einen kleinen Skandal gab und er hat das versucht, irgendwie wieder gut zu machen mit einer Entschuldigung. Ich denke aber, es ist kein Zufall, dass es gerade Jürgen Habermas war, der diese Empfehlung ausgesprochen hat. Es gibt einen Zusammenhang zwischen postnazistischer Demokratie, zwischen einer Demokratie auf der Grundlage von Auschwitz und islamistischer Vernichtung, zwischen einer Demokratie, die den Souverän verdrängt, indem sie sich gerade auf die Vergangenheit beruft, indem sie sich darauf beruft, aus der Vergangenheit zu lernen, gelernt zu haben, und auf diese Weise den Souverän verdrängt, die staatliche Macht, den Irrationalismus auf der staatlichen Macht nicht wahrhaben möchte, und einer politischen Theologie des Islam, die die Gewalt des Souveräns als Selbstzweck setzt. In diesem Zusammenhang versuche ich hier in einem Buch zu entfalten, dürfte nicht unbedingt mit Händen zu greifen. Sondern man sieht sich die verschiedenen Grundtendenzen der deutschen Politik näher an und fällt nicht der Diplomatie auf die Diplomatie herein. Wenn also das Selbstmordattentat der Diplomatie und der Öffentlichkeit unausgesprochen ausgesprochen, als eine Form der Mitbestimmung und der internationalen Politik gelten. Und Hamas und Hezbollah haben sich ja hierdurch profiliert. Und tatsächlich ist ja das Selbstmordattentat der zeitgemäße Inbegriff des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Wenn also das Selbstmordattentat der Diplomatie und der Öffentlichkeit als Mitbestimmung in der internationalen Politik gelten, dann taucht hier auf besonders perfide Art wieder auf, was in Form des Souveräns ideologisch verteidigt worden ist, das politische als Bereitschaft zum